jetzt ich. Das Känguru hat sich zu Hertha gesetzt und mich allein weitergeschickt, um die Rebellion zu verbreiten. Nach einigen Momenten kreuzt eine Frau mit Kinderwagen meinen Weg. Entschuldigen Sie, sage ich, dürfte ich Sie kurz etwas fragen? Ungern, erwidert die Frau. Eine ehrliche Antwort, sage ich. Und an Ehrlichkeit mangelt es immer mehr, finden Sie nicht auch? Die Frau nickt. Das ist einer der Gründe, aus denen das Känguru und ich und Hertha rebellieren, also gegen die Zustände. Hätten Sie nicht Lust auch zu rebellieren? Was muss ich dafür tun? Das ist ganz Ihnen überlassen. Erstmal geht es nur darum, sich bewusst zu machen, dass man sich im Zustand der Rebellion gegen die Zustände befindet. Das kriege ich hin, sagt die Frau. Und damit die Rebellion wächst, sage ich, wäre es super, wenn Sie noch zwei weitere Leute dazu bringen könnten, sich der Rebellion gegen die Zustände anzuschließen. Zwei reichen. Die müssten dann halt zwei weitere Leute dazu bringen und so weiter. Wie ein Kettenbrief? Fragt die Frau. Wenn Sie möchten, können Sie auch einen Kettenbrief draus machen, aber ich empfehle immer den persönlichen Kontakt. Ich könnte vielleicht Julia und Laura fragen, überlegt die Frau. Nachher beim Beckenbodentraining im Rückbildungskurs. Ohne Julia und Laura zu kennen, sage ich, scheinen mir sowohl die beiden Damen als auch Ort und Zeit die richtige Wahl. Irgendwie finde ich das gut, sagt die Frau. Also, dass ich jetzt rebelliere. Vorher war ich unzufrieden, jetzt rebelliere ich. Voll gut, schönen Tag noch. Ihnen auch, sagt die Frau. Es lebe die Rebellion. Sie geht weiter. Dermaßen vom Erfolg überrumpelt, spreche ich enthusiastisch einen älteren Passanten im Anzug an. Ich rebelliere, sage ich, gegen die Zustände. Wollen Sie mitmachen? Ich bin bei der CDU, sagt der Mann. Oh, das tut mir leid, sage ich. Dann wünsche ich Ihnen noch einen Tag. Wie jetzt? Fragt der Mann. Glauben Sie denn, nur weil man in der CDU ist, kann man nicht gegen die Zustände rebellieren? Naja, sage ich, ohne Ihnen nahe treten zu wollen, ich habe schon das Gefühl, dass in Deutschland jede positive Veränderung der Zustände zuverlässig an der CDU scheitert. Keine Partei war in diesem Land länger an der Macht. An fast allem, was schiefläuft, darf sie darum einen gehörigen Anteil für sich reklamieren. Sie könnte auch Deutsche Zustandspartei genannt werden. So können Sie das doch nicht sagen, behauptet der Mann in für einen CDUler typischer Verkennung der Faktenlage. Aber das habe ich doch gerade getan, versuche ich der Wahrheit Gehör zu verschaffen. Ich bin jedenfalls gegen manche Zustände, behauptet der Mann. Sie wollen also auch rebellieren? Frage ich. Nun, vielleicht, sagt der Mann unsicher. Vielleicht, vielleicht, sage ich kopfschüttelnd. Bei der Rebellion gibt es kein Vielleicht. Ich könnte ja mal fragen, ob ich darf. Man fragt nicht, ob man rebellieren darf. Man rebelliert einfach. Aber ich habe noch einige Rückfragen. Schon klar. Und jetzt wollen Sie sicher einen Ausschuss gründen. Nee, nee, das ist doch eine einfache Frage. Wollen Sie gegen die Zustände rebellieren oder nicht? Könnte ich dann weiter CDU wählen? Also ich sehe nicht, wie das zusammengeht. Wenn ich mir den aktuellen Zustand der CDU anschaue, kriege ich Zustände. Ich überlege. Sie könnten aber sicherlich innerhalb der CDU gegen die Zustände rebellieren. Sie meinen, das geht? Fragt der Mann. Ich sage nicht, dass es erfolgversprechend ist, aber gehen tut es sicherlich. Ich fände es sogar sehr gut und würde Sie dabei nach Kräften unterstützen. Nötig ist es auf jeden Fall. Der Mann scheint kurz zu überlegen. Dann schüttelt er doch energisch den Kopf. Mal ganz ehrlich, ich bin nicht in die CDU eingetreten, um zu rebellieren. Das denke ich mir. Doch ich nehme die Anregung mal zur nächsten Sitzung mit. Tun Sie das. Nur versprechen kann ich nichts. Nee, lieber nicht, sage ich. Wenn die CDU etwas verspricht, dann ist das ja eher ein Garant dafür, dass es nicht passiert. So könnte man das doch nicht sagen, behauptet der Mann wieder. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auseinandergehen, sage ich. Ich habe das Gefühl, Sie stehen der Rebellion eher im Weg. Genau deshalb bin ich ja in der CDU. Ich seufze. Also gut, sage ich. Nehmen Sie es mit in die Sitzung, besprechen Sie es. Ich erwarte nichts. So nämlich, sagt der Mann. Jetzt sind wir uns doch noch einig geworden. Dann läuft er zufrieden weiter. Ich gehe zurück zu Hertha und setze mich zum Känguru an den Tisch. Und, hast du zwei Leute gefunden, die gegen die Zustände rebellieren wollen? Fragt es. Noch nicht ganz, sage ich. Die Frau war super, aber der Mann war von der CDU. Schwierig. Warum wollte eigentlich jeder nur zwei Leute für die Rebellion begeistern? Fragt Hertha. Wer die Rebellion nicht wettet, man gemeifizieren könnte? Zum Beispiel, ich sag mal, wer zuerst 100 Leute für die Rebellion begeistert, dem spendiere ich ein Jahr lang freie Tränke. Deal, sagt das Känguru sofort. Oder sagen wir lieber einen Monat lang freie Tränke, korrigierte Hertha nach unten. Oder vielleicht eine Woche. Weil eine Woche kann ja auch lang sein. Will mir nicht ruinieren ab meiner Begeisterung für die Rebellion. Wir müssen Liste anlegen, überlege ich, hole mein Notizbuch heraus und schreibe Frau mit Kinderwagen hinein. Ich finde, es sollte mehr um mehr gehen als um Freigetränke, sagt das Känguru. Hier ist mein Angebot. In 6 Monaten schauen wir auf unsere Listen und wenn auf meiner mehr Rebellierende stehen als auf deiner, dann bekomme ich dein Zimmer und du schläfst ab sofort im Wohnzimmer. Wo ist der Angebotsteil von deinem Angebot, will ich wissen. Dachtest wohl, fehlt nicht Ufer? Fragt Hertha das Känguru. Hier kommt mein Angebot, sage ich, wobei ich Angebot in Airquote setze. Wenn ich gewinne, dann putzt du ab sofort jede Woche das Badezimmer. Für wie lange? Fragt das Beutetier. Für immer, zische ich und halte dem Känguru meine Hand hin. Es starrt mich entschlossen an, dann schlägt es ein. Kein Problem, sagt es, weil ich nicht verlieren werde. Ich bin mir so sicher, dass ich den Einsatz sogar erhöhe. Wenn ich verliere, putze ich auch die Küche. Wenn ich nicht verliere, dann mache ich dir, wann immer du willst, zu jeder Tages- und Nachtzeit Eierkuchen. Ich lege noch was drauf, sagt das Känguru. Wenn du gewinnst, dann werde ich in Zukunft alle nötigen Gespräche mit Handwerkern führen. Wenn du gewinnst, sage ich, übernehme ich deine Schulden bei Snacks in the City. Ohne zu blinzeln starren wir uns an. Noch immer drücken wir uns die Hände. Wenn ich verliere, sagt das Känguru, dann schreibe ich die Hälfte der Geschichten unseres neuen Buchs. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte, sage ich. Okay, dann sagen wir, wenn ich gewinne, darf ich die Hälfte davon schreiben. Es überlegt kurz. Muss das aber nicht. Von mir aus, sage ich und blinzle. Dann lassen wir endlich unsere Hände los. Ich gucke zu Hertha, die mich anstarrt, als hätte sie gerade einem Autounfall beigewohnt. Noch nie habe ich gesehen, wie sich jemand freiwillig so vollständig ruiniert hat, murmelt sie. Verdammt, entfernt es mir. Was habe ich nur getan? Das Känguru grinst. Ich führe 2-1.